ist wahrscheinlich der erfolgreichste Rapper, den dieses Land je gesehen hat und jemals sehen wird. Ein Rekord, von dem alle anderen Rapper und Musiker meilenweit entfernt sind. Hier steht wohl der bekannteste und gefeiertste deutsche Rapper. Glaubt das nicht, was der Typ geregelt kriegt, ja. Rekord nach Rekord bricht in letzter Zeit. Der erfolgreichste Rapper Deutschlands. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Hier ist er. Capital Bra. Capital. Capital Bra. Capital Bra. Capital Bra. Applaus, hier ist Capital Bra. Bratas, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe ein Anliegen. Viele Leute haben über mich geredet. Natürlich auch viel Schlechtes. Und egal, was sie gesagt haben, sie wollten mich verändern, sie wollten mich ficken, sie wollten uns fallen sehen. Aber merkt euch eine Sache, der Bratan bleibt der gleiche. Ha! Bra, ich hab's nicht schlecht gehabt, denn es gab Menschen in meinem Leben, die sich blenden lassen haben von Millionenverträgen. Menschen, die mich Bruder nannten, die gesagt haben, dass sie Kapi lieben. Doch hinter Kapis Rücken Pläne schmieden. Sie haben spekuliert, diskutiert und prophezeit. Sie haben gesagt, mein Hype hält nur für eine kurze Zeit. Sie haben gesagt, der Junge kommt nicht weit, sie haben gelacht. Aber ich hab sie gefickt, Bruder, über Nacht. Sie haben gesagt, ich werde fallen und mich wird keiner fangen. Sie haben gesagt, sie warten vor der Tür mit Ballermann. Sie haben gesagt, sie wollen mein Para haben. Was soll ich sagen? Kapital hat keine Angst vor ein paar Arabern. Sie haben gesagt, ich wäre ein Junkie, der sein Cash verballert. Dieser Junkie, der die Vorstadt Villa Cash bezahlt hat. Sie haben gesagt, sie wollen mich ficken, wenn ich nicht bezahle. Aber Gott ist groß, Bruder, größer als ihr alle. Ich hab gekämpft für meinen Erfolg und keinen dieser Schritte je bereut. Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem wollen wir Gold. Ich hab gekämpft für meinen Erfolg und keinen dieser Schritte je bereut. Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem wollen wir Gold. Sie haben gesagt, sie hätten Kapital gemacht. Ich war bei Rapper Mittwoch, da hat keiner Kapital gekannt. Als Kapital alleine stand, keine Manager, jeden Promo-Move hat Kapital geplant. Sie haben gesagt, ich hätte Angst und würde mich verstecken. Sie setzen Wetten, der Junge hört bald auf zu rappen. Sie haben gesagt, ich bin gefickt, ich stille die Tabletten. Bra, ich bin gekommen, um Berlin zu retten. Sie haben gesagt, sie hätten mich gepackt und abgezogen. Sie haben gesagt, ich wäre arrogant und abgehoben. Sie haben gehofft, ich würde sterben an den Drogen. Hier ist Kapital, auferstanden von den Toten. Ich hab gekämpft für meinen Erfolg und keinen dieser Schritte je bereut. Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem wollen wir Gold. Ich hab gekämpft für meinen Erfolg und keinen dieser Schritte je bereut. Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir gehen trotzdem auf die Eins und trotzdem ohne Gold. Ja, Bra. Bratas, Bratinas, Bratuchas. Was soll ich euch sagen? Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Politiker. Ich hab nichts studiert oder irgendein Scheiß, Bruderherz. Aber ich weiß was vom Leben. Und ich weiß, Gott ist auf unserer Seite. Bei den Menschen, die ein reines Herz haben. Habt ein reines Herz und ihr kommt weiter. Berlin lebt, Kapital. Bra.